Lies jetzt die Aufgabe 4. Aufgabe 4. Hallo Cornelia, wir sind vor 2 Tagen in unsere neue Wohnung eingezogen. Sie ist ganz okay und hat einen schönen großen Balkon. Das Wohnzimmer ist groß und hell. Natürlich habe ich auch ein eigenes Zimmer. Leider ist es aber nicht so groß. Das Schlafzimmer meiner Eltern ist schöner als meins. Das finde ich nicht so gut. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Cornelia, wir sind vor 2 Tagen in unsere neue Wohnung eingezogen. Sie ist ganz okay und hat einen schönen großen Balkon. Das Wohnzimmer ist groß und hell. Natürlich habe ich auch ein eigenes Zimmer. Leider ist es aber nicht so groß. Das Schlafzimmer meiner Eltern ist schöner als meins. Das finde ich nicht so gut.